Bitte schön. Ja, hallo, guten Tag. Usta ist mein Name und ich bin heute auf der Notfallaufnahme in dieser Klinik als Assistentarzt tätig. Bevor ich Sie körperlich untersuche, möchte ich ein paar allgemeine Fragen über Ihre Person und Beschwerde stellen. Deswegen möchte ich mit Ihnen ein Anamnesegespräch oder Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, guten Abend erstmal, Herr Doktor. Sie fragen mich doch gar nicht, was ich habe. Sie wollen gleich nach meiner Person fragen. Ich komme her, weil ich Beschwerden habe. Hallo. Ja, können wir starten? Ja, gerne, deswegen bin ich ja da. Hallo. Wie heißen Sie Ja, denn nochmal? okay. Wie heißen Sie? Ja, wie heißen Sie denn, Herr Doktor? Wie ist Ihr Name? Usta ist mein Name. Usta, ah, okay. Ja. Guten Abend, Herr Dr. Usta. Ja, Mein Usta ist mein Name. Name ist Katharina Seber. Könnten Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren? Mein Nachname ist Seber, das ist Siegfried, Emil, Emil, Bertha, Emil, Richard. Seba. Ja, Frau Und Seba. Wie alt sind Sie und wann sind Sie genau geboren? ich bin 78 Jahre alt Ja, und mein 78. Geburtsdatum ist der 12. Februar Ja. 1900, was ist das? 45? 45. Ja, ich glaube, ja, 45, Okay. ja. Wie schwer sind Sie und wie viel groß sind Sie? Wie groß ich bin. Ja, wie groß und wie schwer sind Sie? Ich bin 82 Kilo Ja, 82. und ich bin etwas kleiner geworden, 1,69 Meter, glaube ich. 69. Ja. Ja, Zentimeter. Ja, okay. Und was wird Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie? Herr Doktor, ich merke, dass mein rechtes Bein dicker ist als das linke Bein. Und ich habe so eine Spannung auf dem Bein, tut ein bisschen weh. Ja, seit wann haben Sie diese Beschwerden? Oh, so ungefähr seit 2, 3 Tagen nimmt das zu. Ja. Und deswegen bin ich da, weil ich mir jetzt Sorgen mache. Ja, und wie beschreiben Sie diese dicke Beine und als die andere Beine dicke und Ja, also mein rechtes Bein, Sie sehen ja, wenn Sie anschauen, das ist vom Umfang her deutlich dicker als das linke Bein. ja. Und haben Sie die gleiche Beschwerde früher gehabt, Nein. oder so zum ersten Mal? Nein, also ich habe schon eine Kniearthrose. Schon seit längerem. Und da war das Knie schon etwas angeschwollen, das weiß ich. Das habe ich schon länger. Ja. Aber diese Art von Schmerzen hatte ich bisher noch nicht. Ja, diese Schmerzen, strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus oder nur Wade und Unterschenkel? Nein, das ist das ganze Bein. Also ich habe Schmerzen an der am Unterschenkel. Aber auch am Oberschenkel habe ich Schmerzen. Das spannt so ein bisschen. Ja, wo die Schmerzen genau sind, und als Knie oder Unterschenkelwade oder auf Oberschenkel. Kann ich schwer sagen, Herr Doktor. Deswegen bin ich ja da. Also meine Wade tut ein bisschen weh. Ja. Wie gesagt, Knieschmerzen habe ich schon immer gehabt. Aber auch mein Oberschenkel, das ist deutlich größer geworden und es spannt so. Das tut auch weh. Ja, fühlen Sie sich Hitze oder Übertemperatur auf der Knie? Nein, Wärme fühle ich da jetzt nicht, nein. Ja, okay. Sind linke Beine röter als die andere? Nein, nein. Also Farbunterschied habe ich nicht. Habe ich nicht. Ja, okay. Haben sich die Schmerzen im Laufe der Zeit verschlechtert? Ja, also das wird jetzt zunehmend stärker, die Schmerzen. Ja. Gibt es Auslöser für die Schmerzen? Das weiß ich nicht, deswegen bin ich ja da bei Ihnen, Herr Doktor. Ich habe keine Ahnung, ich weiß ja gar nicht, was es ist. Was kam du von jetzt auf nach? Zum Beispiel beim Gehen oder beim Treppensteigen fühlen Sie sich die Schmerzen? Ja, klar, das ist, ich bin beim Laufen eingeschränkt. Also durch die Schmerzen kann ich auch schlechter laufen, das stimmt ja. Ja, wenn Sie gehen oder laufen, bekommen Sie Luftnot oder Atemnot? Ja, kann man schon sagen. Ich meine, ich tue mir schon seit einiger Zeit etwas schwer mit der Luft. Wie gesagt, das Laufen ist eingeschränkt. Ich kann nicht schnell laufen. Ich hatte vor 4 Wochen ungefähr eine Operation und seitdem ist das mit dem Laufen und mit der Luft auch etwas schwieriger, ja. Ich verstehe nicht, welche Operationen haben Sie? Ich habe einen Blasenkrebs, einen Harnblasenkrebs gehabt und da hat man mir die Blase operiert. Galleblasen, oder? Harnblase. Harnblasen. Ja, Also die Harnblasen. Doktoren meinten, das ist ein Urothel-CA oder so ähnlich. Ich Wird kenne sehr, mich sehr. hier nicht aus und die Ja. müssten meine Blase entfernen, ja. Was meinst du mit Nasenkrebs? Blasenkrebs. Blasen, ja, Blasen, ja, okay. Versteht man mich schlecht oder? Ja, die Ärzte, ich glaube, die Ärzte Operationen machen. Ich glaube, sind Sie wieder gesund? Ich habe Ihre Frage jetzt nicht verstanden, Herr Doktor. Was meinen Sie? Ich glaube, die Ärzte, sie wurden operiert und Ja. damit sie wieder gesund werden. Und ich glaube ja, das passiert, ich glaube. Und ich glaube nicht, wieder passiert die Urethra, glaube. Also, ich weiß nicht genau, was Sie jetzt genau meinen, Herr Doktor, aber man hat die Diagnose festgestellt, ich habe einen Blasenkrebs und die Ärzte haben gesagt, das muss operiert werden und deswegen habe ich eine Operation bekommen, ja. Ja. Okay. Haben Sie gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt? Ja, wie Sie schon sagten, wenn ich versuche zu laufen, dann werden die Schmerzen schlimmer. Ja, okay. Haben Sie eine lange Reise gemacht, in letzter Zeit? Nein, ich war ja im Krankenhaus. Wie sollte ich da eine Reise machen? Also nach der Operation war ich ungefähr 10 Tage im Krankenhaus Ja. und ich soll ab nächster Woche in eine Reha gehen, in eine Kur. Ja. Haben Sie Fieber? Nein, habe ich nicht, nein. Okay. Haben Sie Schüttelfrost? Schüttfrost, nein, habe ich auch nicht, nein. Haben Sie kalten Schweiß bemerkt? Nein, das auch nicht. Okay. Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen? Nein, auch das habe ich nicht, nein. Okay. Und Nach den Operationen, Blasenoperationen, haben Sie Verstopfung oder Durchfall? Ja, nach der Operation hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Stuhlgang. Also ich hatte tagelang keinen Stuhlgang, ein bisschen Verstopfungen. Aber Ja. jetzt geht es wieder ganz gut. Ja, okay. Und haben Sie Husten? Husten habe ich nicht, nein. Okay. Fühlen Sie sich Schwindelgefühl, oder? Ob ich Schwindel habe? Ja, Schwindelgefühl oder Nein, habe ich Schwindel. nicht. Nein. Ja, okay. Haben Sie bestimmte Allergien? Ja, einige Medikamente vertrage ich nicht. Da hatte ich in der Vorgeschichte ein bisschen Probleme. Ich bin, jetzt muss ich überlegen, gegen Penicillin Ja. und noch ein anderes Antibiotikum. Da weiß ich den Namen nicht mehr. Bin ich allergisch? Und wenn ich Schmerzmedikamente nehme, wie Novalgin, dann bekomme ich auch so einen Hautausschlag. Ja, Noalgie. Ja. Gibt es bestimmte Medikamente, die in dieser letzte Zeit nehmen? Ja, ich habe noch einige andere. Ich habe ja noch hohen Blutdruck, ich habe ja einen Diabetes. Und dagegen nehme ich auch einige Medikamente. Wissen Sie, welche Medikamente Sie nehmen? Da muss ich an meine Liste mal schauen, einen Moment. Ja. Also hier ist meine Medikamentenliste. Da habe ich zum einen Ramipril, 5 Milligramm. Ja, damit bringt 5 Milligramm. Da nehme ich morgens und abends. Ja. Dann habe ich Amlodipin, 10 Milligramm. Morgens Ja. eine Tablette. Dann habe Nur morgens nur morgen. Amlodipin. Ja, Nur morgen. okay. Ja, okay. Dann habe ich hier Metoprolol, 95. Ja, 95. Eine halbe morgens, eine halbe abends. Ja. Hier steht noch Metformin, 850, eine morgens, eine abends. Ja, lebende Eltern noch? Nein, um Gottes Willen, die sind Nein. Ja, vielen okay. Jahren verstorben, ja. Ja, und wenn die Eltern gestorben sind, woran die Eltern gestorben? Ah, Sie wollen wissen, woran meine Eltern verstorben sind. Ja, verstorben sind, ja. Meine Mutter hatte Brustkrebs. Ja. Und mein Vater hatte einen Herzinfarkt. Und wann sind die Eltern gestorben? Also meine Mutter vor ungefähr 10 Jahren. Ja, vor 10 Jahren. Genau, und mein Vater starb vor 2 Jahren. Das ist doch früh. Ja gut, der war auch schon fast 80 Jahre alt, ja. Ja. Und haben Sie Geschwister? Nein, ich bin alleine. Und haben Sie Kinder? Ja, ich habe 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Ja, sind Sie gesund? Ja, glücklicherweise haben die Kinder bisher nichts. Ja, das stimmt. Ja. Sind Sie verheiratet? Die Kinder oder ich? Nein, jo, du, sie. Sie. Ja, ich bin verheiratet. Ich lebe mit meinem Ehemann zusammen, ja. Ja, okay. Was machen Sie beruflich? Ich bin Rentnerin mit 78 Jahren. Ja. Ja, wie ist Ihr Appetit? Ja, in letzter Zeit etwas schlecht. Ich habe keinen großen Hunger nach der Operation. Ja, und haben Sie in letzter Zeit ab oder zugenommen? Ich hatte vor der Operation so circa 10 Kilo abgenommen und aber nach der Operation nicht mehr weiter. Also insgesamt bin ich jetzt 10 Kilo weniger als vor 2 Monaten. Ja, gab es in der Vergangenheit Knieoperationen? Nein. Ich Nein. hatte nur mein Arzt meinte, das ist eine Arthrose. Solange es geht, machen wir keine Operation. Und wenn die Schmerzen zunehmen, dann werden wir operieren. Aber bisher habe ich noch keine Operation. Ich will auch keine Operation, Herr Doktor. Ja, und gab es in der Vergangenheit bestimmte Vorerkrankungen? Außer Blutdruck und Zuckerkrankheit. Nein, ich war relativ fit. Also. Und nur Blasentumor, Blasenkarzinom. Ja, leider. Ja, und haben Sie Probleme beim Wasserlassen nach der Operation? Ja, natürlich. Ich kann ja nicht normal Wasser lassen. Ich habe einen künstlichen Ausgang bekommen, einen Beutel. Sie sehen hier, Ja. ein Schlauch ist ja jetzt sozusagen da angeschlossen und der Urin läuft in den Beutel. Also ich kann nicht normal Wasser lassen. Ja, wie ist das Wasserlassen von der Farbe? Rot oder nur gelb? Sie meinen den Urin? Der, Ja, Urin. Ja, ich meine Urin. den können wir hier anschauen. Der Urin ist eigentlich relativ hell und klar. Ist Ja, gut. gelb immer, ja. Ja. Und ja, ich Was macht habe. der Doktor? Sie fragen mich schon so viele Fragen. Ist es was Schlimmes, was ich habe, Herr Doktor? Nein, ich glaube nicht Schlimmes. Ich glaube nur wegen der Operationen haben Sie eine Hautentzündung, ich glaube. Ach so, okay. Ja, deswegen kann ich Ihnen sagen, das ist nicht schlimm, aber das ist zu das das Aber ist zu früh jetzt zu jetzt entscheiden. Sie wollen doch sicherlich mich noch untersuchen und Blut abnehmen wahrscheinlich, Ja, oder? natürlich, ja, natürlich. Zur Erklärung, ja, würde ich gerne einige Untersuchungen durchführen. Ja, natürlich. Okay. Ja, würde mich freuen, deswegen bin ich ja hier. Ich Ja, habe okay. Angst, ob das was Schlimmes ist oder nicht. Wissen Sie, wenn man eine Krebsdiagnose hat, dann denkt man immer, da kommt immer noch was Schlimmes. Ja, möchten Sie etwas hinzufügen? Weil ich alle meine gestellt habe. Nein, ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie mich jetzt untersuchen und mir danach sagen können, ob das was Schlimmes ist oder was ich noch tun kann. Ja, ich habe vergessen, rauchen Sie? Entschuldigung, rauchen Nein, Sie? ich rauche nicht, nein. Trinken Sie Alkohol? Ja, ab und zu schon. Ja, zum Essen und so weiter trinke ich schon ein bisschen Wein. Ja, und wie viel pro Woche oder pro Tag? Auch Wie so viel Glas? abends so ein Gläschen Wein zum Essen, das gönne ich mir noch, ja. Ja, okay. Und nehmen Sie bitte persönlich. Das ist allgemeine Frage, die ich jedem Patienten stellen muss. Haben Sie mit Kontakt Drogen? Mit Drogen? Nein, nein, nein. Ja, mit Drogen. Okay. Nein. Okay. Dankeschön für alle Informationen. Und dann sehen wir uns nach der Untersuchung. Okay. Ja, okay. Blut abgenommen, Herr Doktor. Welche Laborwerte wollen Sie untersuchen? Vor Abklärung würde ich folgende Untersuchung durchführen. Blutbild und CPR und Was ist CPR? C-reaktives Protein. Das ist eine Entzündungsparameter. Und CRP, nicht CPA. CRP. CRP, ja. Okay, was noch? Ja. Und BCG, BSG, ja, die B, Blutdruck. B, ja, BSG und Leberwerte, jawohl. Leberwerte und Nierenwerte Okay. und was noch? Wollen Sie die Sauerstoffsättigung messen? Ja, Blutgase? Blutgase D-Dimere? ja, Dedimer. Ja. Okay, was machen Sie noch? Ein EKG? Ja, ich schreibe ein EKG. Okay, was machen Sie noch für eine Untersuchung? Ich untersuche mit Duplex-Sonografie Jawohl. und ob die Durchblutung In Ordnung. Durchblutungsstörung ist oder nicht, erfolgt oder nicht. Okay, welche Gefäße gucken Sie? Schauen Sie die Arterien oder die Venen an? Ich glaube, die Venen. Nein, ich Arterien. Weil die Spannung oder Dickbeine ist nicht rot oder das ist hell. Deswegen. Okay, also Sie schauen der Arterien an, ob die Patientin Durchblutungsstörungen hat. Und die Vene? Ja, ich mache die Vene, ja. Beide, glaube Warum? Was wollen Sie in den Venen schauen? ich. Weil bei der Patientin gab es eine schwere Operation. Nein, an den Beinen hat sie keine Operation. Nein, der hat nur eine Ömer Platte. Hocam, können wir diese Geschichte als Ersatz danach Okay, machen wir nachher. Gut. okay. Können Kollegen oder Kolleginnen andere fragen? Oder haben die Kollegen noch andere Fragen? Haben Sie Stand-Tipp oder Chemotherapie nach der OP? Wie bitte? Eine was? Strahlentherapie oder Chemotherapie haben Ach Sie? so, ja, ich habe 6 Sitzungen Chemotherapie vor der Operation bekommen und soll auch später nach der Reha nochmal eine Chemotherapie bekommen. Ja, wann war letzte Chemotherapie? Das war vor der Operation. Ah, okay. Was war Operation? Wurden Sie nur Harnblasen entfernt oder auf Lymphknoten? Wissen Sie schon? Oh, so genau weiß ich das nicht. Also, die haben zu mir gesagt, die ganze Harnblase muss raus. Und dann haben sie die ganze Harnblase operiert. Ich glaube, die haben auch noch einige andere Sachen mit operiert. Aber da muss ich in den Arztbrief gucken. Okay, nach der Operation haben Sie Gerinnungshemmer eingenommen? Was sind Gerinnungshemmer? Also blutverdünnende Ja, Medikamente. genau. Blutverdünner. Ich habe Bauchspritzen gehabt bis vor 2 Wochen. Bis vor 2 Wochen. Hatte ich Bauchspritzen, die habe ich aber nicht mehr. Okay. Okay. Ja, das war meine Frage. Dankeschön. Andere Fragen? Schmerzintensität, Dauer und Schmerzbeschreibung. Also die Schmerzen werden seit 3 Tagen schlimmer, Ja. hatte ich gesagt. Zuerst waren sie beim Laufen schmerzhaft, wie ich schon gesagt habe, aber jetzt seit heute wird es auch in Ruhe schmerzhaft, sodass ich deswegen hier heute gekommen bin. Und die Schwellung nimmt immer mehr zu vom Bein. Intensität. Also bei einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, jetzt bei 4 bis 5. Okay, ich glaube, wir machen jetzt eine Übergabe Ja. und dann können wir danach besprechen, was es ist Können wir und als das Gespräch anfangen? was. Ja. Hallo, meine Kollegen, Herr Ober, haben Sie Zeit für mich? Herr Oberarzt. Oberarzt. Oberarzt. Herr Oberarzt. Also, hallo, Herr Oberst. Hallo, Herr Uster. Sie sind doch der neue Assistent. Sehr Ja. herzlich willkommen. Gut. Man hat sehr viel von Ihnen erzählt, dass Sie ein sehr eifriger Arzt sind, aber ich hatte Sie noch nicht gesehen. Guten Ja. Tag. Freut mich sehr. Bitte schön. Ja, Was haben Sie denn guten heute? Tag. Jetzt Katharina Seber, die Sie ich möchten einen, auch. Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Sie möchten einen Patienten vorstellen oder? Andere. Ich möchte eine Patientin, ich möchte eine Patientin vorstellen. Ah, okay, ja. Die Sie Ja. aufgenommen haben oder was ist mit der Patientin? Ich habe in der Notaufnahme Ah, okay. gesehen. Okay, dann bitteschön. Ja, dann verstehe ich jetzt, was Sie möchten. Bitteschön. Ja. Katharina Seber ist 87 Jahre alt. 78. 78 Jahre alt Ja. und 1,69 Meter und 82 Kilogramm. Ein Meter 69 groß. Groß und 82 Kilogramm. Schwer. Schwer. Okay. Schwer. Ja, Frau Seber hat sich bei uns wegen seit 2 bis 3 Tagen die Spannung im linken Bein und zunehmende Schmerzen vorgestellt hat. Sie hat sich wegen zunehmenden Schmerzen und Schwellung, Ja, war Schwellung das nicht das andere Bein, aber egal, vorgestellt, ja. Okay. im linken Bein vorgestellt hat. Okay. Nicht vor, hat sich vorgestellt, genau. Ja, und Frau Seber Über Schmerzen wahrscheinlich, haben Sie doch gesagt. über Schmerzen und die Fragen Übelkeit, Erbrechen und Fieber wurden verneint und die Patienten bei der Patientin gab es in der in ihrer in ihrer Vergangenheit Urethra und sie wurden wegen Urethra operiert. Wann war die Operation? Vor zehn Tagen. Vor 10 Tagen? Ja. Vor 4 Wochen. Vier Wochen. Vor 10 Tagen ist sie entlassen worden aus dem Krankenhaus. Ja, okay. 4 Wochen. Und die Gewichtsveränderung ist vor der Operationen, die Patientin hat vor der Operationen 10 Kilogramm abgenommen. Ah, okay. Ja, und die Patientin hat Blutdruck und Diabetes Also sie hat als Vorerkrankungen einen Hypertonus und einen Diabetes mellitus. Okay. mellitus. Ja, und sie nimmt für Bluthochdruck Ramipril 5 Milligramm morgens und abends Ja. und Amlodipin 10 Milligramm nur morgens und Metoprolol 95 Milligramm ein halber morgens, ein halber abends. Okay. Und die Patientin nimmt für Diabetes mellitus Metformin 850 Milligramm, eine morgens und eine abends. Sehr gut. Und bei der Patientin bei Familienanamnese ergab sich folgende Informationen. Der Vater ist an vor 2 Jahren an Myokardinfarktus verstorben. Okay. Und der die Mutter ist vor 10 Jahren an Brustkrebs verstorben. Okay. Und sie hat keine Geschwister, sie ist verheiratet und sie haben 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Und sie wohnen mit ihrem Ehemann. Okay. Und mein Verdachtsdiagnose ist Venenthrombose. Es könnte Venenthrombose sein. Sie gehen von einer tiefen Beinvenenthrombose aus. Okay. Ja, Tiefenvenenthrombose sein, ja. Und alternativ kommen Hautentzündung, zum Beispiel die Erysipel oder Flebitis in Betracht. Ja, Okay. und ich zur Abklärung würde ich gerne folgende Untersuchung durchführen Jawohl. und out der linken Beinhaut würde ich gerne Duplexsonographie durchführen. Nicht auf der Haut, sondern am Bein, so sagt man dann, ne? An den Ja, Gefäßen. am Bein, am linken Bein. Ja, am linken Bein. Und nehme ich der Patientin Blut ab und die Entzündungsparameter Dimer Okay. Und Blutbild Jawohl. und Leberwerte und Nierenwerte. Ja, und ich schreibe natürlich ein EKG. Okay. Gut. Das war's. Ja, das war's. Okay, vielen Dank. Ja, vielen Kolleginnen Dank. und Kollegen, etwas zu ergänzen, eine Frage, eine Kritik. Sehr gut, okay, vielen Dank. Was für weitere Differentialdiagnosen, woran denken Sie noch, außer der tiefen Beinvenenthrombose, Erysipel? Flebitis. Das Bein ist geschwollen, haben Sie gesagt. Nach einer Ja. Operation. Und vorhin war ein kleiner Tipp da. Was kann bei Operation passieren am Bein? Ödem oder? Ein Lymphödem, ja, das ist richtig. Ja, Okay. Lymphödem. Genau. Und was noch? Das reicht erstmal. Okay, also, das ist richtig. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass diese Patientin eine tiefe Beinvenenthrombose hat und deswegen eine relativ schnelle Zunahme des Beinumfangs, eine Schwellung bekommen hat. Und der Grund ist, oder der Auslöser für diese Thrombose ist wahrscheinlich die Operation. Ja. Sie hat zum einen eine große Operation, sie ist lange gelegen und hatte Bauchspritzen, also niedermolekulares Heparin, wie Clexane, hatte sie noch gehabt nach der Operation, aber hat dann aufgehört. Somit ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir hier eine Beinvenenthrombose haben. Das können Sie mit erhöhten D-Dimeren, mit Duplexsonographie und dem Ultraschall der Venen, nicht der Arterien. Ja. Die Venen anschauen, ja, an der Leiste, an dem Kniegelenk, da kann man die Venen sehen, ob sie kollabieren oder ob sie offen sind. Wenn eine Thrombose da ist, dann kann die Vene nicht kollabieren, sondern die bleibt offen. Okay? Ja. Wunderbar. Was sieht man dann im EKG, wenn die Thrombose schon fortgeschritten ist und auch auf der Lunge ein Problem ausgelöst hat. Emboli. Eine Lungenembolie kann schon beginnen, das ist richtig. Die Patientin hat ja auch gesagt, sie hat etwas Luftnot, wenn sie sich belastet. Ja. Was sieht man dann im EKG vielleicht? Welche Veränderung bei Lungenembolie? Ich habe vergessen. Was sagen die anderen Kollegen, die andere Ärztin, die gute Fragen gestellt hat? Welche Veränderungen sieht man bei einer Lungenembolie? Ganz Ich einfach. glaube, Senkung, ich glaube. Keine. Nein. Was haben wir? Können die Kollegen helfen? Keine, ich denke. Bei Lungenembolie. Rechtsschenkelblock. Nein. Schenkelblock gibt es auch, aber 2, 3 und AWF per Intervention. Also es muss nicht, aber es kann auch ein Es kann, Rechtsschenkelblock. ja, Wenn es wir kann. einen neuen Rechtsschenkelblock sehen, dann kann natürlich der Hinweis für eine Lungenembolie da sein. Ja? Okay. Der Kollege war sehr aufgeregt. S1 Ja, Q3 S1Q3-Typ. T3 Patent. Ja. Das Aber Rechtsschenkelblock ist das, woran man, glaube ich, als erstes denkt. Ja. Sehr gut. Der Freund war sehr gut, aber etwas aufgeregt. An der Grammatik müssen wir noch ein bisschen üben. Aber mit ein bisschen Übung wird es sicherlich besser. Wann ist die Prüfung, Herr Usta? acht, achte, fünfte. Okay, da ist noch genug Zeit, 2 Monate. War gut, aber du musst ein bisschen viel reden, Deutsch reden. Ich glaube, Ömer du Hocam, bist nur unterdrückt. kennen Sie diese Anamnese Stichwörter ausführliche schreiben? Ich sollte schreiben. Ja. Die Anamnese. Ja. Schreiben, nicht schreiben, Beschreiben. sagen. Beschreiben. Ja, Beschreiben. beschreiben. Ja. Okay, also sozusagen Arztübergabe, oder? Ja, bitte. Okay, kann ich kurz machen? Ich kann Ja. sagen, guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte Ihnen eine Patientin vorstellen. Und nicht gleich loslegen. Also ich möchte Ihnen eine Patientin vorstellen. Ich habe in der Notaufnahme eine Patientin angesehen oder aufgenommen. Es ist eine Frau Seber, 78 Jahre alt. Sie kommt mit zunehmenden Schmerzen und Schwellungen am rechten Bein seit 2 bis 3 Tagen. Sie hat Schwierigkeiten beim Laufen und gibt auch eine leichte Belastungsdyspnoe an. Das Bein ist geschwollen von der Wade und auch am Oberschenkel. Es hat keine Farbveränderung. Es ist aber druckschmerzempfindlich an der Wade, wenn man diese anfasst. Die Patientin hat vor circa 4 Wochen eine Harnblasenoperation, eine radikale Zystektomie gehabt mit Entfernung der Lymphknoten und ist vor circa 10 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen worden. An Vorerkrankungen sind bei ihr bekannt ein Hypertonus und ein Diabetes mellitus, welches medikamentös gut eingestellt ist. Sie nimmt Ramipril, Amlodipin, Metoprolol und Metformin. Weitere Medikamente hat sie nicht. An Allergien sind bekannt eine Penicillinallergie und eine weitere auf andere Antibiotika, was die Patientin sagen konnte. Zudem hat sie eine Allergie auf das Schmerzmedikament Novalgin. Die Patientin hatte vor der Operation eine neoadjuvante Chemotherapie. Und nach der Reha-Maßnahme, was jetzt nächste Woche antreten wird, sind noch weitere Chemotherapien geplant. Familienanamnestisch ist es so, dass ihr Vater an Herzinfarkt vor 2 Jahren verstorben ist, die Mutter an Brustkrebs vor circa 10 Jahren. Die Patientin hat keine Geschwister, aber 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter, die sind gesund. Sie lebt mit ihrem Ehemann zusammen. Dem Ehemann geht es gut. Genau, das wäre ungefähr so meine Diagnosevorstellung.